ich danke Gott dafür, dass er mir eine Oma wie dich gegeben hat. Ohne dich wäre unsere Familie öde und matt. Denn du hast eine lebensfrohe Einstellung, Verständnis und ein sehr großes Herz. Hast Spaß am Leben und machst auch gerne mal einen Scherz. Denn du tust nun mal sehr gerne lachen. Oh, hast so viel Lebenserfahrung und tust sehr gerne schöne Dinge machen. Du bist die beste Oma auf dieser Welt, weil du wirklich jede Oma in den Schatten stellst. Du hilfst jedem, wo du nur kannst, yeah. Vor dir hat jeder Respekt. Denn du hast den Krebs besiegt. Und wir hoffen alle, dass du ihn nicht nochmal kriegst. Denn die Zeit war sehr hart für alle und auch für mich. Tief in meinem Herzen denke ich jeden Tag an dich. Denn du hast dich niemals aufgegeben, hast den Krebs besiegt und das hat dir sehr viel Kraft gegeben. Du bist die Beste.